Hallo liebe Leute, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Uncasts. Und zwar ist die Folge, was für eine Folge? Mo. 54. 54, Leute, 54. Und dazu darf ich euch herzlich begrüßen und natürlich auch wie immer den Mo. Hallo Mo. Hallo Rio. Tja, was ist diese Woche passiert? Ja. Ich hab's ja fast schon gehofft, dass mal sowas passiert. Und zwar hat Apple mal wieder um sich geschlagen. Ja, erneut HTC angegangen. Ja, leider auch einen Teilerfolg erstmal errungen. Irgend so ein verkappter Richter hat da tatsächlich zugunsten von Apple erstmal Sachen einfach so angenommen, ja, ohne Prüfung wohlgemerkt. Und jetzt wird's verhandelt werden. Und zwar geht's da um Patentklagen. Brauche ich eigentlich schon fast gar nicht mehr zu sagen, um was es da geht. Patentpolka, ganz genau, richtig. Und ja, was ich dann erhofft habe, ist dann tatsächlich eingetreten, nämlich Google hat jetzt die Schnauze offenbar voll. Und ja, wer dem Riesen auf die Füße tritt, der muss damit rechnen, dass der irgendwann mal aufwacht. Und dann gibt's aber ganz böse Kloppe. Ja. Und ja. Und in der Tat hat jetzt der ehemalige Google CEO Eric Schmidt klare Worte gefunden. Ja. Und der hat klipp und klar jetzt die Rückendeckung zugesichert für Firmen, die oder speziell für HTC jetzt, die bedroht werden durch Patentklagen. Ja. Allgemein wurde auch nochmal angedeutet, warum überhaupt diese Patentklagen gemacht wurden. Ja, und das finde ich ganz, ganz schön, dass Eric Schmidt auch gleich hier mal Tacheles geredet hat. Er hat klipp und klar gesagt, wir haben eine Explosion der Android-Geräte im Markt gesehen, ja, und wegen dem Erfolg antworten die Mitbewerber mit Klagen gegen uns, da sie uns nicht mit Innovationen schlagen können. So sieht's aus. Ja. Und er hat auch gesagt, ist nicht weiter beunruhigt über das. Ja. Und im Zuge dessen hat eben auch Google zugesichert, dass die Hersteller wie eben HTC Unterstützung bekommen werden. Ja. Und wortwörtlich, ja, hat es geheißen von Moment, ich guck mal, ob das ja auch von Eric Schmidt. Wir werden sicherstellen, dass sie die nicht verlieren, also die Prozesse. Ja, und ja, also ich muss sagen, da hat wohl jemand zu stark geplafft, denn im Prinzip scheint es wirklich so zu sein, dass die Patentforderungen größtenteils überhaupt gar nicht haltbar sind. Oracle hat ja schon ein paar auf die Finger bekommen, indem etliche Patente, von denen Oracle eigentlich ausging, dass sie diese hätten, ja, und auch gegen Google ins Feld führten, wurden dann schon aberkannt, also als nichtig erklärt, und damit hat Oracle eigentlich genau das Gegenteil erreicht. Bisher haben die sich nicht nur imagemäßig geschadet, sondern auch reell durch diese Patentklagen. Sie haben nämlich Patente verloren, statt sie vor Gericht eben zugesprochen zu bekommen. Ja. Also das ging schon mal gewaltig nach hinten los, und ich gehe mal davon aus, dass es eben hier jetzt bei HTC ähnlich sein wird. Ja, ja, unser hämisches Lachen, klar, das ist nicht ganz ungerechtfertigt, denn Apple ist in letzter Zeit, also ich muss sagen, es gibt auch so ein schönes Bild, ja, so die Innovation 2011 bei Denn eins bei Firmen, bei normalen Firmen, ja, sieht man so ein Forschungslabor und Einrichtungen, ja, ja, und alles Mögliche. Und dann Innovation bei Apple 2011 sieht man Gerichtssäle. Nur noch Gerichtssäle, ja, weil ansonsten kommt da offenbar nichts mehr. Ja, ich weiß, wir tun jetzt vielleicht Apple da ein bisschen Unrecht, aber das Verhalten von Apple momentan, was was solche Gerichtsverhandlungen anbetrifft und diese Klagen, das ist, sagen wir es mal, deutlich unter aller Sau. Ja, also ich hätte einen Lösungsvorschlag. Ja. Einen absoluten Lösungsvorschlag. Ja. Also Google soll sich mit den großen Firmen wie HTC, Samsung und so weiter, ja, zusammentun, ja, und Apple einfach kaufen. Na, nee, und dann das Ganze als Gapple vermarkten. Nee, nein, das wäre falsch. Das wäre falsch. Also würde es wahrscheinlich so auch gar nicht gehen. Ja. Natürlich nicht. Ja. Apple hat schon genug. Kartelltechnisch ja, wird es schon recht schwierig. Ja, genau. Und Apple hat auch genug Geld, sag schon mal. Die können das schon abwehren. Ja. Also, aber ja, ich habe gute Ideen. Ne? Ja, ja, ja. Nee, aber ich könnte jetzt wieder sarkastisch werden, ja, und könnte sagen, naja, ich meine, Apple will ja seinen Ruf nicht kaputt machen, so mit explodierenden MacBook-Akkus und so weiter. Ne? Lassen wir das. Nein, Gottes Willen. Rio, du darfst solche Sachen nicht sagen. Auch ja, wenn es tatsächlich so ist, darfst du es nicht sagen. Ich kann dir auch sagen, warum. Warum? Wenn du irgendwas sagst oder vielleicht niederschreibst in Facebook oder Google Plus, dann bist du ein Troll. Ja, natürlich. Ja, sowieso. Ja, ja, ich bin sowieso ein Troll. Ja, sei einfach anderer Meinung als andere, dann bist du automatisch ein Troll. Ja, natürlich bin ich ein Troll. Ich bin sowieso, ich bin immer ein Troll. Ja, klar. Ja, ich schwimme immer gegen den Strom, also von daher, ich bin schon gewohnt, ja. Wenn ich Wein trinken würde, würde ich nur einen Trollinger trinken. Wahrscheinlich, ja. Ja, ein Trollinger, genau. Nein, also es ist tatsächlich meine Erfahrung. Also jedes Mal, wenn du deine Meinung sagen möchtest, einfach, ich meine, das verstehe ich auch unter Social Networking, seine Meinung sagen, dann bist du automatisch ein Troll, nur weil du nicht der Meinung von dem bist, der den Post geschrieben hat. Ja, vielleicht sollte man probieren, seine Meinung anders zu formulieren, dann geht's vielleicht manchmal, ja. Ach so. Arschkriecherisch. Ja, genau. Nicht so direkt wie wir. Und jetzt hast du schon wieder das Wort benutzt. Mensch, das sollst du doch im Podcast nicht benutzen. Was habe ich denn benutzt? Nein, immer diese Fäkaliensprache hier. Wir werden noch auf 18 gesetzt, ja. Okay. Naja, okay. Ich krieg irgendwie heute kriegen wir nichts Produktives hin, habe ich das Gefühl. Ja, ich krieg heute noch einen Lachkrampf, wenn es so weitergeht, ja. Ja, okay, ich sag nur Lenovo. Wieso? Ich werf dir einfach einen Ball zu. Wieso soll ich bei Lenovo einen Lachkrampf kriegen? Naja, doch, vielleicht, weil ich weil wir vielleicht diese Honeycomb-Tablets von Lenovo zwar theoretisch bekommen würden, aber nicht mit Netflix. Denn Netflix gibt's bei uns nicht, aber in den USA. Und das ist ein großer Meilenstein, dass diese Lenovo Honeycomb Tablets mit Netflix direkt ausgeliefert werden. Ja. Also das ist schon mal ein riesen Fortschritt. Ich höre zwar immer noch, dass Netflix auf den Android Tablets nicht ganz so rund laufen würde momentan, aber da, wie gesagt, da müssen wir uns eigentlich kaum Gedanken machen, weil Netflix bei uns sowieso nicht funktioniert. Was kannst du aber ganz regulär vom Market runterladen, ne? Ja. Das ist durchaus möglich. Nur man kann nichts damit anfangen. Ja, das Streaming ist ja in Deutschland eh rechtlich sehr fragwürdig. Dann hat natürlich Netflix überhaupt keine Lizenzen für den deutschen Markt, noch nicht jedenfalls. Zusätzlich bietet Netflix auch überhaupt gar keinen Geschäftsservice an. Also Netflix ist ja eigentlich so ein Twitter-Modell, ja. Die haben sowohl ein DVD-Verleih, ja, als auch eben ein Streaming-Angebot. So wie Lawfilm oder was? Ja, wie Lawfilm schicken die auch DVDs raus, ja, genau. Mhm. Kannst die leihen und musste man wieder zurückschicken, aber gleichzeitig haben die eben auch einen Streaming-Service. Ja. So Pay-Per-View-Streaming, ja. Hm? Genau. Und das erfreut sich in den USA größter Beliebtheit. Also Netflix ist wirklich sehr, sehr beliebt. Es gibt sogar TV-Geräte, die Netflix bereits eingebaut haben und so weiter. Also sehr, sehr schön. Ja. Nur halt, ja, bei uns ist man wieder kappen. Aber wenn wir gerade nochmal zu dem Thema TV kommen, also ich hatte die Woche einen Post gelesen, Google Plus, von einem Deutschen, der einen Fernseher hat mit Google TV drin. Und viele, viele Leute sind dann natürlich hellhörig geworden, haben gefragt, ja, wie, wo, was, wieso, weshalb, warum, geht doch gar nicht bei uns. Und er behauptet, es würde sehr wohl funktionieren. Allerdings war der Post leider nicht weiter zu verfolgen, also da ist nicht mehr viel passiert. Ja gut, funktionieren tut es schon, nur es gibt ja auch momentan leider, muss man sagen, auch gar keine nennenswerten Dienste für Google TV, also da muss man schon sagen, dass mit Google TV eigentlich nicht viel anzufangen ist, sowohl bei uns als auch in den USA ist da nicht viel mit anzufangen. Ein bisschen YouTube und das war's. Ja, genau. Und von daher, die Geräte, wenn man die bestellt, die kann man auch ganz legal bestellen, kann man die auch in Deutschland benutzen, nur eben bringt es eben nichts. Ja, also bis jetzt ist Google TV, muss man ganz klar sagen, ziemlich tot. Ja, aber das ist noch nicht am Ende, das Thema. Nein, um das Willen, nein, aber ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist. Wahrscheinlich hatten sie unterschätzt, Google, dass die Filmfirmen so rigoros gegen Google TV vorgehen würden. Nicht rechtlich, das können sie ja gar nicht, sondern technisch. Und deswegen ist die Google TV-Box eigentlich bei jedem größeren Fernsehsender gesperrt. Ja, ja. Also man kann nichts mit da. Ja gut, ich meine ganz klar, als TV-Firma oder als, sag ich mal, Medienunternehmen in dieser Branche, würde ich natürlich auch versuchen, jemand, der von ganz woanders kommt, mit so viel Geld im Hintergrund zu blocken. Ja. Also rein wirtschaftlich gesehen ist es wohl einfach nur eine Blockade, die da aufgebaut wird. Aber gut, wie wir Google kennen, finden die immer Wege. Die werden auch da einen Weg finden. Ja, sicher. Ist nur die Frage, ob sie das jetzt wirklich wollen momentan, weil die haben jetzt sowieso Schwerpunkte woanders liegen. Seit eben Larry Page hier CEO ist, da scheint sich ja alles zu verschieben momentan. Und Google Labs wird ja auch schon eingestellt. Ja, wird also abgeschafft, Google Labs. Und das zeigt, dass hier also eine ziemlich neue Ausrichtung geben wird bei Google. Ja, bin ich mal gespannt, was sich da bewegt und tut. Auf jeden Fall habe ich jetzt, weil wir jetzt auch das Thema Fernseher eben kurz hatten, habe ich noch was mit drin. Und zwar habe ich vor längerer Zeit mal angesprochen, dass eine kleine TV-Box kommt. Und das Ganze wird Wirklichkeit, die Smart TV-Box kommt. Mit Android-Betriebssystem, um halt eben am Fernseher und so weiter zu surfen. Oder halt auch die entsprechenden Anwendungen, die man halt so in entsprechenden Marketplaces bekommt, am TV-Bildschirm zu verwenden. Gibt nur einen ganz, ganz kleinen Nachteil. Ja. Die Anwendungen sind natürlich drauf spezialisiert, dass sie mit dem Finger bedient werden und halt eben nicht mit irgendeiner Maus oder irgendeinem Steuergerät oder einer Fernbedienung. Also Angry Birds zum Beispiel wird da wahrscheinlich nicht so viel Spaß machen. Ja, gut. Grundsätzlich finde ich es keine schlechte Idee. Auf jeden Fall, ja. Also ich finde auch, diese Android TV Box ist sicherlich interessant für manch einen. Aber ja, es wird halt auch hier wieder die Frage sein, welchen echten Mehrwert hat das Teil? Wenn man zum Beispiel, wie ich, einen Computer am TV-Gerät hat, du hast das glaube ich auch, ja. Dann fragt man sich schon, wo ist der Mehrwert? Mehrwert wäre zum Beispiel für mich, es gibt eben Streamingdienste, die einwandfrei funktionieren, ich schließe das Teil an und kann dann eben etwas sehen, was ich vorher nicht sehen kann. Das wäre was. Ja gut, im PC habe ich ja hauptsächlich deswegen dran, um Videopodcasts und halt eben YouTube mir auf dem Fernseher auf dem großen Großbildschirm angucken zu können. Ja. Und ja, also grundsätzlich finde ich die Idee dennoch gut, auch brauchst leistungstechnisch ist es durchaus interessant und es ist halt schon ein bisschen, ich sag mal, einfacher und bequemer zu bedienen wie ein PC. PC muss ich erstmal lange hochfahren, muss dann erstmal in Betriebssystem, was weiß ich, welche Untergeschichten rein, um irgendwas zu starten. Und das brauche ich halt hier nicht. Ich habe hier halt meine gewohnte Android-Oberfläche und starte einfach die App und fertig. ich meine, 189 Euro soll das Ding kosten. Ja, schauen wir mal, was draus wird. Ja, genau. Unser Standardspruch, schauen wir mal. Irgendwann müssen wir Copyright zahlen an den Kaiser. Lizenzgebühren. Ja. Lizenzgebühren, ach, gutes Stichwort. Google Music arbeitet ja ohne Lizenzen und die brauchen auch keine Lizenzen dafür, Google. Das sagen die auch immer wieder und das halte ich auch für richtig so, weil bei Google Music bietet Google gar keine Musik an, sondern der Anwender muss seine eigene Musik hochladen. Entsprechend braucht Google auch keine Lizenzen dafür, sondern der Käufer oder beziehungsweise der das hochlädt, der braucht natürlich die Lizenz dazu, beziehungsweise muss eben im Besitz der Musik sein, legal. Und dann hat es sich ja eigentlich. Also bleibt die Frage im Raum, warum startet Google Music nicht weltweit endlich? Ja? Immer noch nur für die USA funktionsfähig. Immerhin gibt es jetzt eine App für New Linux und die kann auch Ogg-Vorbis-Format. Ja, also. Ach, guck mal da. Ja, genau. Also das, was wir schon gesagt haben, super, geht jetzt endlich. Ogg-Vorbis, alles wunderbar, klasse. Jetzt müsste nur noch Flag kommen. Vielleicht ist das sogar schon drin. Da habe ich jetzt leider keine weiteren Infos drüber. Aber, tja, nützen tut's uns momentan noch nichts, weil eben auch hier das bei uns nicht funktioniert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde mal gucken, ob ich mir über längere Zeit, auf lange Zeit sehen, ein VPN-Zugang zulege in den USA und darüber gehe, damit ich endlich alles nutzen kann. Also ich komme hier schon vor, als ob ich hier im dritte Weltland bin, was technische Entwicklung anbetrifft. Ja, alle neuen Dienste können wir nicht nutzen. Alles können wir nicht nutzen. Und ich denke, da wird es langsam Zeit für eine VPN-Verbindung. Ja, und dann werden wir es mal sehen. Ja, gut. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir sind. Wir sind in Germany. Germany. Sind wir das? Ich weiß nicht. Ja. Nee, ich bin nicht in Germany. Ich bin in auf dem Planet Erde. Ja. Jahr 2011. Und da erwarte ich eben, dass es keine so gravierenden Unterschiede mehr gibt. Zumindest nicht bei freiheitlichen Staaten, wenn man das mal so nennen darf. Ja. Oder welche, die vorgeben zu sein. Gut, jetzt sind wir wieder im tiefen, philosophischen, politischen Bereich. Ja, da wollen wir nicht hin. Da wollen wir nicht hin, nein. Was Google sich überlegt hat, was auch viele Entwickler schon gefordert haben und auch, gut, die Benutzer werden sich da wenig Gedanken drüber gemacht haben, denke ich mal, aber das wird zu ihrem Vorteil gereichen, nämlich, dass es mehrere APKs für die gleiche App geben kann. Und das bedeutet Folgendes. Bisher ist es ja so, man hat zum Beispiel eine Tablet-Version und eine Telefon-Version und eventuell noch eine Version für ältere Geräte, 1.5, 1.6 und noch eine Version, was weiß ich, die eben speziell ein Gerät unterstützt, weil das eben auch spezielle Funktionen hat und so weiter und so weiter. Und am Schluss hat man eben zig verschiedene Versionen von der gleichen App auf dem Markt. Das ist total nervig, tut die Kunden desorientieren, denn wenn sie das Falsche runterladen, dann gibt's so Kommentare wie, der Mist funktioniert nicht, ja, oder so. Und das ist also alles nichts, halbes und nichts Ganzes. Und jetzt kommt Google mit der Möglichkeit, dass die ein und selbe App mit dem gleichen, das gleiche Handle für die App hat, aber das feststellen kann, welches Gerät für welche APK geeignet ist und diese dann auf das Gerät lädt. Das heißt, wenn man zum Beispiel mit einem Honeycomb-Tablet ankommt, wird die Honeycomb-Version runtergeladen. Kommt man mit einem Gingerbread-Telefon, wird die Gingerbread-Version runtergeladen, die für das Telefon passt und so weiter. Aber auf dem Markt ist nur ein einziges Programm. Okay. Also wenn ihr jetzt den Podcast hört im Audio-Stream, ja, Im Videostream hat sich der Mario eben mit der Plastikflasche angegriffen, ja. Irgendwie. Oh Mann, okay. Sorry. Ja, vergiss es einfach, ja. Auf jeden Fall, ja, also das ist dann möglich. verschiedene APKs für verschiedene Handys herunterzuladen, ja. Das ist gut. Ja, was sagst du dazu? Ist das was? Oder sagt ihr, ist mir egal? Ich habe kein Problem, wenn 10 verschiedene Versionen auf dem Markt sind. Oder denkst du, das ist okay? Ich muss mich erst wieder neu orientieren. Die Plastikflasche. Die Plastikflasche. Die sind so dünn inzwischen, ja, dass man einfach, man kann nicht mehr trinken, ohne dass man die zusammendrückt. Das geht nicht mehr. Wieder, siehst du? Mann. Also okay, ich will die Glasflaschen zurück. Ja. Nein, also Multiple APK auf jeden Fall sinnvoll. Ja. Noch besser fände ich, wenn man so eine Art Multi-APK in einer machen würde. Mhm. Wenn du weißt, was ich meine. Ja. Meistens sind es ja nur Programmteile, die halt eben andere Chipsätze oder so an. Verstehst du, was ich meine? Nee, um Himmels Willen, nein. Stell dir doch mal die Konsequenzen vor. Du hast eine kleine App, die ist dann für 5 verschiedene Versionen drauf, mit 3 verschiedenen Grafikauflösungen. Überall ist die Grafik dann mit drin. Und dann hast du dann eine Applikation, die normalerweise 50 Kilobyte groß ist, hast dann 5 Megabyte, ja, weil da die Honeycomb-Version drin ist, die Gingerbread-Version, ja, eine Uralt-Version und so weiter. Nee, um Himmels Willen, bitte nicht, ja. Bitte nicht. Ich weiß zwar, was du meinst, also, dass alles in einer APK drin ist, aber das würde ja dann eine Mega-APK geben und dann könnten Leute mit Eltern reden, die ja sowieso nicht mehr nutzen. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel installiert werde ja nicht so groß wie der eigentliche Application Package, sondern eben nur das, was auch benötigt wird. Nee, das geht nicht. Das da hat Android keine Funktion dafür. Also das heißt, die APK wird voll entpackt auf dem Gerät. Immer. Leider. Aber gut, das wird ja damit hier umgangen. Ja, das System mit den APKs, indem eben nur die entsprechende APK heruntergeladen wird. Ja. Die immer ausgeführt werden kann. Ja. Somit liegen zwar jede Menge APKs auf den Servern, aber das hat ja den Benutzer, hat ja dadurch keine Nachteile. Gibt's dann eigentlich auch eine BlackBerry-Version? Eine BlackBerry-Version? Ja. Weil immerhin ist jetzt ein Android-Emulator für BlackBerry aufgetaucht. Ja, wie meinst du, von was eine BlackBerry-Version? Von den APKs? Genau. Ja. Ja, du musst die Entwickler fragen, die werden bestimmt mal das ein oder andere Programm umsetzen. Aber der Emulator hört sich interessant an, was meinst du damit? Auf BlackBerry-Tablets ist es jetzt möglich, durch ein Programm, das 142 Megabyte groß ist, also so ein Softwarepaket, das kann man installieren und dann ist es möglich, Android-Applikationen direkt unter BlackBerry laufen zu lassen. Ah, okay. Mhm. Also speziell jetzt angesprochen wird das BlackBerry Tablet Playbook. Mhm. Und ja, also damit scheint es wohl schon zu funktionieren. Und im März war es angekündigt gewesen, dass was kommen soll. Mhm. Ja, und soll noch diesen Sommer ausgerollt werden, also es, verfügbar sein. Ausgerollt. Der Emulator basiert auf, halte ich fest, auf Gingerbread 233. Mhm. Ha, interessant, ne? Ja. Gibt allerdings das ein oder andere Kompatibilitätsproblem mit Applikationen. Deswegen habe ich so diese Anmerkung gemacht, gibt es dann auch eine APK für BlackBerry? Es gibt aber schon so eine Art Blacklist, wo man sehen kann, welche Applikationen definitiv nicht laufen. Wann soll das ausgeliefert werden? Noch diesen Sommer, also jetzt, okay. Die nächsten Wochen. Okay. Jo, gut. Android-Tablets. Die haben jetzt schon einen Marktanteil von 30% und sind langsam dabei, die Tablet-Welt umzukrempeln, ja. Große Experten und Analysten, was immer das auch heißt, ja, sind der Meinung, dass es abänderlich ist, ja, unumgänglich, dass Android dieselbe Kurve nimmt wie bei den Smartphones und die Apple-Produkte auch da überholt. Die sind also fest davon überzeugt, dass es also gar keine andere Möglichkeit gibt, als dass so es passieren wird. Ja. Bei diesem rasanten Anstieg. Momentan hat Apple übrigens nur 61% Marktanteil bei den Tablets. Also unglaublich. Aber wenn man jetzt sieht, wie stark hier das ansteigt, dann sind eben die Analysten der Meinung, dass über kurz oder lang das unumgänglich ist, dass Android auch die Marktführerschaft bei den Tablets übernimmt. Schön, ne? Mhm. Nachdem sie ja die Marktführerschaft bei den Telefonen, falls es noch jemand nicht weiß, schon seit einiger Zeit innehat. Genau. Weltweit gesehen. Naja, 61,3% ist schon Wahnsinn. Also wenn man da guckt, dass da RIM mit, also RIM ist ja BlackBerry mit dem Playbook mit 4,6% dahin dümpelt. Und wir dann 30% im Android-Bereich sehen und wir dürfen ja nicht vergessen, so lange sind die Tablets ja noch gar nicht da. Ja, gut, ich meine... Also die ersten Tablets sind ja erst letzten Winter richtig auf den Markt gekommen. Ja. Zumindest gut. Hier in Deutschland. Ja. Playbook ist jetzt auch noch nicht so lange drauf, aber draußen, aber interessant ist das, glaube ich, mit den Windows-Tablets, die sind doch auch aufgeführt, oder? Ich glaube, die waren... Ja. Die spielen ja auch nur eine Statistenrolle. Ja. Das verwundert mich schon, aber gut. Ja, ich denke, Microsoft spielt in dieser Liga im Moment gar nicht mehr mit. Also die sind in so einem niedrigen Prozentbereich, dass man gar nicht mehr drüber spricht. Ja, offenbar, ja, das stimmt. Immer noch, wie gesagt, finde ich immer noch schade irgendwie. Ja, vielleicht, wenn sie mal ein bisschen was ändern an ihrem System, um das Ganze vielleicht noch ein bisschen interessanter zu machen. Mal gucken. Also im Moment finde ich eigentlich das gesamte System irgendwie langweilig. Ja, du hast schon mal gesagt, aber ja, nichtsdestotrotz... Meine persönliche Meinung, ja. Also. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Ich meine, es hat halt schon noch ein paar Kanten und Ecken, ja? Und, sag ich mal, die PR ist halt ziemlich schlecht, ne? Und die Werbekampagnen, die machen, ist also auch, Die haben halt Angst, zu viel Geld reinzustecken, weil sie wissen, dass sie jetzt gegen Giganten ankämpfen müssen oder gegen zwei Giganten, sag ich. Ja, aber gut, ich meine, das geht halt nur so. Die machen hier die machen dann Verträge mit verschiedenen Firmen, ja, und denken, das wär's. Ja. Nokia exklusiv Windows 7, also nicht exklusiv, aber Nokia macht Windows 7, toll. Und dann denken die, das wär's. Nee, da muss was laufen, ja, da muss was gehen. Wenn man so im Hintertreffen ist, dann muss auch richtig Werbung gemacht werden. Also ich meine, das Ganze hat auch eine kleine, schmerzende Fußnote. RIM, also da steckt ja BlackBerry hinten dran, entlässt einen Haufen Mitarbeiter jetzt. Also die haben so viele Marktanteile verloren, dass die jetzt mit Entlassungen reagieren. Was natürlich wiederum schade ist. Aber da sieht man, dass da doch einiges passiert. Ach, ich denke, dass die fähigen Mitarbeiter von RIM da durchaus bei Google gern gesehen werden. Oder auch bei Microsoft oder bei, wo auch immer. Ja, das sind die Leute, von denen man spricht. Die werden auch nicht entlassen. Das sind meistens die kleinen Dummen. Moment. Die armen Schlucker, die irgendwo im Werk arbeiten. Oder ja, so. Ja. Nein. Du meinst also die, wo dumm dran sind, um das gleich mal festzustellen. Nein, aber... Ja, nicht dumm. Meine ich ja mit dumm dran. Genau. Entschuldigung. Aber ich denke, dass... war hier nicht wortwörtlich. Ja. Na, aber ich denke doch schon, dass die Entwickler von dort, auch wenn es jetzt nicht die prominenten Entwickler sind, ja, dass die dann durchaus bei den Firmen gern gesehen werden, sage ich mal so. Weil die bringen ja auch, sei es auch nur begrenzt, aber die bringen auch Know-how mit und können dann auch wieder neue Impulse liefern an die entsprechenden Firmen. Weil da könnte zum Beispiel Android bestimmt noch ein paar Impulse gebrauchen, was das Enterprise-Geschäft da angeht, ja, weil da ist BlackBerry immer noch top da und Google hat da so ein paar kleine Stolpersteine, die sie erst noch beseitigen müssen, weil, sagen wir mal, die nicht ganz oder nicht immer ganz kompatibel sind mit den Ansichten, die halt so reaktionäre Unternehmen, vor allem außerhalb der USA, dann eben an Anforderungen haben an so einen Teil. Ne? Also, BlackBerry gilt halt als sicher, was nicht unbedingt immer der Wahrheit entspricht, und Android gilt halt als offen, aber unsicher, was definitiv nicht der Wahrheit entspricht, ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel Google eine spezielle Enterprise-Plattform sozusagen innerhalb von Android schaffen könnte, ja, so eine Art App Suite oder sowas, ja. Und dann sähe da vielleicht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Ne? Ich habe letztens im Podcast, ich glaube von Leo Laporte war es, This Week in Google, genau, habe ich gehört, Google sollte doch einfach RIM kaufen. Ja? Und dann könnten die quasi auch eventuell die Logos benutzen, ja, und könnten sagen, Google Android, ja, mit BlackBerry TM oder was weiß ich, oder Register Trademark oder sowas. Und das würde schon mal ziehen. Ja, die brauchen dann nur eine Plattform sozusagen machen, also wie gesagt, so eine App Suite, und diese dann mit dem BlackBerry-Logo zu versehen, und schon wären die Firmen, oh genial, jetzt BlackBerry unter Android. Wunderbar, super. Ja, ich weiß nicht, also RIM ist ja schon länger am Abwärtsgehen. Ich glaube, es ist schlicht und einfach jetzt rein wirtschaftlich uninteressant für Google. Ja. Weil die werden den Markt eh nicht mitmachen. Also ich meine, für die Mitarbeiter dort und erhaltene Arbeitsplätze und halt eben eine Marke zusätzlich zu schaffen, okay. Aber so ein wirkliches, hundertprozentig wirtschaftliches Interesse, glaube ich nicht, dass das da ist. Ja. Weil, ja, dazu sind die zu weit am Fallen. Ja. BlackBerry verliert ja immer mehr an Markt. Ja. Ja, gut, okay. Ich sag mal so, Microsoft könnte man auch meinen, dass die immer mehr an Markt verliert, aber ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen, dass es Microsoft super gut geht. Ja, die verdienen sich dumm und dämlich, aber halt nicht auf dem Smartphone-Markt. Genau, nicht auf dem Smartphone-Markt, aber eben im Business-Bereich, ja. Und BlackBerry hat halt eben da auch ein ziemlich festes Standbein, ja, und die sind immer noch ziemlich fest dabei, ja. Ich sag mal so, solange zum Beispiel ein US-Präsident, Obama, ja, nur dieses System nutzen darf, ja, also so sind schon die Vorgaben, ja, also in den Regierungskreisen, in bestimmten Ämtern darf man nur ein bestimmtes Gerät von RIM benutzen, ja. Und das zeigt schon, wie tief verankert die sind. Und das gibt auch Signale wiederum, auch andere Top-Firmen, also wirklich Megafirmen aus den USA beispielsweise, sind ganz klar, die haben sich sogar schon verpflichtet, sozusagen nur diese Geräte zu benutzen aus Sicherheitsgründen, ja. Was, wie gesagt, ich finde das natürlich haarsträubender Unsinn, ja, aber naja, gut. Ist halt mal so. Und ja gut, BlackBerry hat ja eine Business-Schiene mit einem eigenen abgesicherten Netz. Eben. Das ist von dem normalen Standard-Internet ja abgetrennt. Genau. Und man arbeitet, sag ich mal, mehr oder weniger per VPN über die Wolke. Also insofern ist es schon sicherer, wie jetzt ein Gerät, das direkt per E-Mail oder halt direkt mit irgendwelchen Servern, offenen Servern im Internet kommuniziert. Ja, genau. Insofern haben die schon recht, aber genau, wir reden ja auch von einem komplett anderen Ansatz, also von einem komplett anderen Einsatzgebiet. Da kann man dann sicher sein, dass der Mitarbeiter nicht ohne Überwachung im Internet surfen kann. Ja, schließlich will der Chef ja auch die Pornobilder sehen, die der Typ sich dann anguckt auf seinem Handy. Ne? Ja, die meisten BlackBerry-Geräte im Business-Einsatz können gar nicht im Internet surfen. Also die können wirklich nur ihre E-Mails abrufen und reine, sage ich mal, Firmenabwicklung oder Datenabwicklung der Firma machen. Genau. Die sind in einem Intranet, nicht im Internet. Ja, genau, mit diesem antiquierten, horrormäßigen Messaging-System mit dieser ellenlangen Nummer und so weiter. Ja. Das ist sehr gut. Aber ja, das sind halt die Sachen, ja, die für Firmen eben dann nicht weiter schlimm sind. Dafür kriegen sie zumindest mal versprochen, das ist businesstauglich, das Gerät, und darauf kommt es ja nur an, ja, auf das Versprechen. So kann der IT-Fritze in der Firma ganz klar sagen, hier, ne, ja, lieber Vorstand, die machen hier ganz großen Business, ja, die sind anerkannt, dann nehmen wir Blackberries, so. Dann sagt dann jeder, ah, oh, ja, klar, habe ich schon mal gehört, ah, ja, alle großen Firmen, ach, Obama hat das auch, ja, das nehmen wir, das nehmen wir. Ja, und wenn die dann kommen und sagen, ja, hier, Google Android, ja, alles schön frei, Open Source, ja, offene Systeme, ja, wunderbar. Und dann sagen die, was, willst du eine Revolution anzünden? Abgelehnt, ja, abgelehnt, fertig. Wobei du jetzt was ansprichst, was nicht ganz wahr ist. Also Android ist offen und genau das ist auch die Möglichkeit, die da ist. Und zwar kann ich problemlos auch ein Android-System benutzen, um es für ein, sage ich mal, Intranet oder für eine, sage ich mal, separierte Wolke zu Genau, schließen. das Das wäre ist, kein Thema. ich Das könnte widerspreche dir man nicht. problemlos mit Absolut. wenigen, sage ich mal, Programmiergriffen Ja. und Einstellungen an so einem System Ja. einrichten und dann funktioniert es auch noch Richtig. nur noch per VPN. Peng. Richtig. Und das erklär mal deinem Chef, der überhaupt keine Ahnung hat, wenn du im IT-Bereich bist. Der guckt dich dann nur an und macht, okay, man nimmt BlackBerry. Da hat die Firma auch eventuell dann ja, begrenzt, halt was garantiert, ja. Und, ne, also, Ah, das ist der Unterschied zwischen Macht und Wissen. ja, wie hat es mal geheißen? Der Chef hat die Macht und entscheidet, aber das Wissen, Genau. Wie hat das es mal kommt halt geheißen woanders her. mit Linux und Windows, ja? Da hat es ein ITler dem Chef tagelang eine Konferenz nach der anderen versucht zu erklären, ja, dass er das Linux-System wesentlich besser absichern kann, ja, wenn er verschiedene, da war ziemlich fit, ja, wenn er verschiedene Kernel Routinen ändert und so weiter, ja, und Software patcht und auch Pakete deinstalliert, die nicht benötigt werden. Also richtig abhärten das System, richtig verhärten das System. Ist unmöglich, also gut, unmöglich nicht, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da noch was passiert. Ganz im Gegensatz zu dem Windows-System. Aber letztendlich hat dann der Chef dem ITler gesagt, tja, das Problem ist nur eins. Wen soll ich dann bitte verklagen, wenn was nicht funktioniert? Tja, damit war das gegessen. Ja. Ja, Microsoft kannst du auch nicht verklagen. Also so einfach ist es nicht. Bei dem Ja. Kauf der Software unterschreibst du, dass du nicht oder nicht für Oh. irgendwelche, sag ich mal, Eingriffe oder irgendwelche Dinge, die schiefgegangen sind, sicherheitstechnisch, dass du da rechtliche Wege eingehen kannst. Das unterschreibst du schon mit dem Kauf der Ja, Software. aber die haben ja auch entsprechende Business-Pakete, wo sich Microsoft sogar verpflichtet dazu, zum Beispiel Systeme am Funktionieren zu halten. Ja, riesengroße Serviceverträge. Das sind Leute hinten dran. Und wenn diese Verträge nicht eingehalten werden können, da kannst du aber sicher sein, dass in den USA ein Riesenverfahren auf Microsoft zukommen wird. Und Ja, deswegen. wobei wir dürfen denen jetzt natürlich auch nicht Unrecht tun. Also wir dürfen nicht vergessen, dass die Sicherheit in den letzten Versionen, die Microsoft rausgebracht hat, doch erheblich gestiegen ist. Es ist viel sicherer geworden. Ich weiß, warum, dass ich das sage, weil hundertprozentig sicheres gibt es nicht. Und auch die Angriffsquoten und erfolgreiche Viren werden langsam weniger. Sind zwar immer noch hoch, die Zahlen, aber wie gesagt, es wird weniger und es ist auch nicht mehr so einfach. Gut, aber wie Weil gesagt, was eben den Chefs, vor allem großen Firmen, eben fehlt, ist eben der Ansprechpartner, den sie ans Bein treten können, wenn irgendwas nicht so funktioniert. Die Service-Hotline, die sie anrufen können und können hier auf großen Magger spielen und können sagen, hier, entweder das Ding funktioniert oder ihr habt eine Klage am Hals. Wer soll das machen bei Linux? Ja, außer ganz wenigen Firmen, wie zum Beispiel Red Hat, bieten die Firmen so einen Service nicht. Ja, das ist zwar alles ja, offen und kosten, Zwischendienstleister das sind zwar offen machen. und kostenlos, ja, aber eben so ein richtig großer Ansprechpartner gibt es ja nicht. Ja, die Zwischendienstleister sprichst du an, richtig, aber sage ich mal, finanziellen Möglichkeiten haben die? Ja, also, ne? Ja, da geht es nicht jetzt darum, unbedingt jemand bis zum geht nicht mehr zu verklagen, sondern einfach Doch, Druck zu genau, machen. darum geht's. Nein, tut mir Erster leid. Linie Druck zu machen, um halt so schnell wie möglich bedient zu werden. Also Das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, und das kannst du auch gern auf verschiedenen Artikeln zu dem Thema nachlesen. dass das ein Hauptentscheidungskriterium ist in den Firmen, ja, dass auch ein gewisser Geldfaktor vorhanden sein muss. Mir fällt es leider nicht mehr ganz ein. Irgendwas war da mal mit einer Firma, auch mit Linux, da ging es auch darum, um solche, das war das freie Format Ogg Vorbis, ja, und Ogg Theora, vor allem beim Theora, diese Anbieter, ja, von diesem freien Codec haben gesagt, ja, hier, das ist frei, da werden keine Patente verletzt, so, zack, und wir übernehmen da quasi einen Teil der Verantwortung, haben sie zwar nicht so direkt gesagt, aber dadurch, dass sie das eben gesagt haben und quasi mehr oder minder zugesichert haben, dass keine Patente verletzt werden, haben sie auch ein Stück Verantwortung übernommen. Das hat den Firmen aber nicht gereicht, weil die haben gesagt, so, und was ist, wenn das nicht stimmt? Wo kriegen wir dann die 30 Milliarden Schadensersatz her, die wir vielleicht zahlen müssen, ja? Wenn wir hier großindustriell hier diesen Ogg Theora Codec in alle unsere Geräte einbauen, ja, alles vermarkten, ja, und diesen benutzen. Und wer zahlt uns dann den Schadensersatz? Diese Firma kann das nicht. Die haben vielleicht eine halbe Million auf der Kante, ja. Das reicht nur, das ist eine Portokasse für die, ja. Und deswegen haben sich auch viele Firmen eben dann auch gegen den Ogg Theora zum Beispiel entschieden, in Geräte einzubauen und auch den Ogg Vorbis Codec, weil eben die finanzielle Sicherheit hinten dran fehlt. Ja. Ja, ich denke, das sind ganz andere Gründe hinten dran. Also ich meine, ja, es mag richtig sein, was du sagst, aber der erste Grund, warum solche Codecs wie Ogg Vorbis zum Beispiel nicht verwendet werden, daran liegt, dass die mit aller Gewalt schützen wollen, dass man man braucht den Kopierschutz, der den Kopierschutz vom Kopierschutz, dessen Kopierschutz schützt. Ja? Okay. Also ich glaube, wir treten jetzt da auf der Stelle. Wie gesagt, das war also auch ein Artikel, der wurde auch in der normalen Presse auch veröffentlicht mit diesem Ogg Theora, dass auch mehrere große Firmen deswegen das angesprochen haben, wegen dem finanziellen Hintergrund. Aber wie gesagt, wir treten da auf der Stelle, ist ja egal. Eben, macht ja nichts, aber wir sind auch arg abgewichen vom Thema. Ja, genau. Grundsätzlich war das zwar mal interessant, darüber zu reden, aber ich denke, Linux und Windows hat hier eigentlich nichts verloren. Aber ich hoffe, liebe Zuhörer, es war trotzdem interessant. Ja gut, Linux hat schon was damit zu tun, weil Android basiert auf Linux. Das, ja. gut, aber ist kein Ubuntu. Das darf man nicht vergessen. Ja, Android ist kein Ubuntu. Android ist Android. Das ist wirklich ein Special, absolutes Special. Nur der Kernel mit dem Tumor, genau. Gut, Motorola, hast du hier geschrieben, soll ein Hammer-Handy auf den Markt bringen. Ja, also... Hammer-Handy sowieso. Ja, Hammer-Handy heißt also jetzt nach Sensation und Galaxy S2 soll jetzt Motorola kommen mit einem Smartphone, das heißt Dinara. Und das Gerät soll auch gut ausgestattet sein. In was hier ganz, ganz groß rausgehoben wird, ist eine 13-Megapixel-Kamera. Mhm. Ein nicht entfernbares Akku, aber, sag ich nur. Es soll von der Bauweise dem Droid Bionic ähnlich sein. Und soll wohl nach Gerüchten einen Gigahertz-Prozessor haben. Und 1 Gigabyte RAM. Dual-Core Gigahertz? Soll angeblich mit Android Ice Cream dann eventuell ausgeliefert werden irgendwann. Also Dual-Core Gigahertz bestimmt. Gehe ich davon aus. Steht hier nicht dabei. Weil das wäre lachhaft. Das wäre kein Hammer-Handy. Das wäre dann, Eben. Also ich gehe davon aus, dass man hier von Dual-Core spricht, aber es wird nicht speziell erwähnt. Mhm. Zumindest mal nicht. Muss mal gucken. Ich hab's zwar vorhin schon mal. Was für ein, haben die denn Prozessor-Typ? Der Prozessortyp ist leider auch noch nicht erwähnt. Nein. Okay. Na gut. Also es ist noch ganz schwach, die Gerüchte. Wobei, sind wir mal ganz ehrlich, bei der ganz freundlichen Update-Politik von Motorola, wer will das schon haben? Ja. Weil dann hast du einmal dann Ice Cream drauf und dann hast du es die nächsten 10 Jahre. Wer möchte schon so? 10 Jahre. Ja, geht ja nicht. Der Akku ist jetzt schon nach 2 Jahren kaputt, daher. Wir sind ja auch nicht die Einzigen, die über die Motorola-Update-Politik lästern, sondern inzwischen machen es alle Blogs. Und ich weiß nicht, vielleicht waren wir die, die das richtig losgetreten haben, aber Nö. im Moment redet jeder nur Scheiß-Update-Politik Du von der Motorola. überschätzt uns. Jetzt Jetzt hast haben wir schon, ich habe schon wieder das Pfui-Wort du. verwendet. Naja. Nein, nein, Nein, nein, nein, nein, nein. nein. Aber du, dafür, es passieren noch andere witzige Dinge. Es gibt noch genau das Gegenteil. Und zwar zum absoluten Hammergerät, ja, gibt es auch endlich Android-Tablets für Leute, die nicht viel Geld haben. Ja, naja. Nur was man davon, dass man dann dafür bekommt, das möchte ich hier mal loswerden. Also, es gibt, nicht gelogen, ein Android-Tablet für 69 Euro. Grundsätzlich, ich meine, das ist ein Gerät mit Android 2.1, 7 Zoll, ja, 800 mal 480 Pixel, 650 MHz ROG-Chip-Prozessor und 512 Kilobyte, Entschuldigung, Megabyte RAM. Das mit Wow. Kilobyte wäre ein bisschen wenig. 3000 mAh Akku mit einer Betriebszeit von 9 Stunden, 2 GB interner Speicher, wobei nur 700 zur Verfügung stehen. Was da alles drauf ist, weiß ich nicht im Einzelnen. Aber eins muss man gleich zu allen, die jetzt sofort dort bestellen möchten, gleich dazu sagen. Dieses Gerät hat kein kapazitives Display. Ja, das war nämlich meine Frage jetzt gerade. Dieses Gerät kann nicht bedient werden, so wie man das, sage ich mal, von einem Standard-User gewohnt ist. Genau. Also mit 2 Fingern auseinanderziehen oder so, das ist das überhaupt nicht. Also ich bin jetzt gerade nochmal am gucken, dass hier steht, es ist ein Display mit resistiver Technologie. Ja, genau, das war tief. Das heißt, am besten nimmt man einen Stift dazu. Und das ist Ganz kein genau, am Witz. besten Das nimmt ist man einen Stift. das sind also die Displays, die eben am besten mit dem Stift benutzt werden, weil sie eben punkt genau auf Druck reagieren und nicht etwa auf irgendwie elektromagnetische Wellen oder so. Genau. Also was man dazu sagen muss, 69 Euro ist wirklich günstig für einen Einsteiger, der nicht viel Geld hat. Also für jemand, der wirklich sagt, okay, ich kann es mir einfach nicht leisten, ein Gerät in der 2, 3, 4, 500 € Klasse zu kaufen. Und der sagt, okay, ich nehme diese Abstriche halt mit in Kauf, weil, sind wir mal ehrlich, Angry Birds, das können wir abhaken, das läuft Also, darauf nicht. Aber grundsätzlich, sag mal, für ein bisschen zu surfen, ein bisschen E-Mail und so weiter, ist es ganz okay, ja, mit Stift wohlbemerkt. man muss auch sagen, ganz klar, hat das Gerät durchaus seine Anwendungsmöglichkeiten, nur man darf eben nicht erwarten, dass man hier ein vollwertiges Android-Tablet bekommt. Das wird leider wieder das Problem sein. Erstmal positiv, ich wüsste schon, für was ich das benutzen würde, zum Beispiel als zweiter E-Book-Reader. Ja, Dafür zum Beispiel wäre es perfekt. durchaus ausreichend, ja. Alle normale Software läuft da drauf, Altico Reader beispielsweise, der Kindle. Die Kindle-App unter Umständen weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ja. Ja, wobei Aldico, Vorsicht, der Aldico, die neue Version, die braucht schon ganz schön. Ja, aber Habe ich vor kurzem festgestellt, also dass die ziemlich aufgebauscht ja, wurde. aber 600 MHz und 700 MB RAM beziehungsweise aufrüstbar ist ja auch noch mit Micro SD-Card. Das dürfte kein Problem darstellen. Dann auch der Kobo E-Book-Reader, sehr, sehr schön übrigens. Auch der würde drauf funktionieren. So hat man also schon eine richtig gute Auswahl an E-Book-Reader-Software, die man dann drauf nutzen kann. Und deswegen wäre das zum Beispiel eine tolle Möglichkeit. Was auch cool ist, das kommt ja schon in den Preisrahmen rein, was zum Beispiel ein digitaler Bilderrahmen kostet. Auch dafür könnte man es zum Beispiel nehmen, ja, zusätzlich als E-Book-Reader-Funktion, digitaler Bilderrahmen, interaktiv, mit Animation beispielsweise, ja, sehr schön. Auch mal für so zwischendurch mal ein Video zu schauen, kann man das durchaus nehmen, ja. Zwar kein Full HD, ist klar, ja. Aber ich habe gelesen, es soll 720p, soll einigermaßen ruckelfrei anzuzeigen sein und das heißt ja schon mal was. Und Eine deswegen ist es Sorge schon habe eine ich. interessante Sache. Aber, Ich habe eine große ja, Sorge, und aber Moment, zwar. ganz kurz, aber das Ernste davon nicht vergessen, ja. Es wird wieder so ein Tablet sein, wo Leute kaufen werden und denken, so, jetzt habe ich ein Android-Tablet, ja. Packen das Teil aus, wollen das nutzen und dann tut mir leid, nie wieder Android, ja, weil die das nicht wissen, dass das Gerät eben für 69 Euro kein vollwertiges Android-Tablet ist, sondern nur so ein Notgerät, eine Notlösung, die für bestimmte Anwendungsbereiche eben möglich sind, aber eben nicht hier Angry Birds oder so. Ja, das mag zwar sein, dass es vielleicht funktioniert, aber ich glaube nicht, dass es richtig schön Spaß macht damit. Genau das wollte ich eben loswerden. Was mir hier richtig wehtut, das Ding ist ein absoluter Verkaufsschlager im Moment über eine berühmte Webseite. Und genau das macht mir nämlich Sorgen. Ja. Es wird gekauft wie verrückt und viele von den Leuten, die das kaufen für das Geld, denken wirklich, sie kriegen vollwertiges Android. Genau, das ist leider. Das ist nicht gegeben und auch jeder, der jetzt da gleich bestellen will, Warnung, für mich wäre es nichts. Ja, es ist wirklich nur, wie Rio schon sagt, vielleicht als kleiner Reader eine tolle Sache, vielleicht noch, ja, nicht nur für E-Books, vielleicht auch mit Google Reader oder so, um seine News zu lesen, mal ein Bild anzugucken, da ist es ganz toll, aber es ist kein vollwertiges Android. Also ich habe mir das mal angeguckt, ich bin wirklich in Versuchung, mir so ein Teil zu kaufen, weil ich es dann eben wirklich als zweiter E-Book-Reader benutze, oder eigentlich als dritter E-Book-Reader. Aber jetzt speziell eben dafür, weil das finde ich ganz gut. Das ist immerhin dann einer der günstigsten E-Book-Reader, die es gibt. Das muss man auch sehen. Und man kann eben über diese Umwege auch sogar Kindle-Bücher damit lesen. Das finde ich eigentlich ziemlich verlockend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, ja, wie du schon sagst, wenn das wirklich ein Verkaufsschlager ist, dann ich habe Angst, dass die Leute dann Android hier gleichsetzen mit diesem Tablet. Und das ist nicht toll. Tja, was soll man machen? Ja. Man kann nichts dagegen tun. Um jetzt mal ein bisschen mal wieder in die andere Richtung zu schwenken, es gibt auch ein paar sehr, sag ich mal, angenehme Bewegungen auf dem Android Sektor. Und zwar gibt es eine Firma oder na, nicht nur eine Foundation, ja, und zwar die Cramin Foundation, die tatsächlich armen Menschen oder armen Bauern in Uganda mit Smartphones hilft. Ich habe diesen Bericht mit Freude gelesen, kann nur sagen, Leute, lest es euch komplett durch, ist wirklich interessant. Es werden Geräte, sag ich mal, kostengünstige Geräte und auch vergünstigt an die Leute gegeben, dass die wiederum ja gucken können, wie, wann ernte ich am besten, was pflanze ich am besten. Es gibt auch Knowledge Worker, die, sag ich mal, auch noch zusätzlich unterstützen. Und das ist ein Unternehmen, also ein Non-Profit-Unternehmen, das wirklich Bewegung da reinbringt in diesen bei diesen Bauern und anscheinend auch sehr viel Erfolg, weil über 70% der Bauern, die da mit und solchen Geräten versorgt worden sind, sagen, dass sie ganz klar jetzt Vorteile haben. Die haben höhere Ausbeute, viele Fragen werden endlich geklärt und. Wetter ist auch so ein Thema. Sehr schön. Herrlich, also das macht mir richtig Freude, dass das Android auch dazu beitragen kann, dass es armen Menschen besser geht. Gut. Okay. Ja, ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Das ist wieder was, wo ich sage, okay, Android hat da wirklich ein paar Bonus-Sympathie-Punkte jetzt mal wieder bekommen. Auf jeden Fall. Also mit anderen Systemen können wir allein schon daher, weil sie nicht offen sind, sowas gar nicht durchziehen. Dann kommt irgendein Bereich rein und sagt, ich will Geld, weil du das benutzt. Ja. Ich will jetzt die Hälfte deiner Ernte. und noch eine Neuigkeit, die so richtig, ich wollte es einfach mal mit rein, eigentlich wollte ich es gar nicht reinbringen, aber habe ich dann gedacht, nee, das muss ich sagen. Dreimal dürft ihr raten. Angry Birds kriegt wieder neue Levels. Unglaublich, es ist Wahnsinn. Es hat schon so oft neue Levels gekriegt, dass es langsam langweilig wird. Gut. Ja, immerhin, jetzt haben wir es. Angry Birds Rio bekommt 15 neue Level. Okay. Und 20th Century Fox Video Download. Das ist genial, ja. Mhm. Ja, was heißt genial? Also, ich weiß, dass du ein Feind von Blu-ray bist. Ja, Definitiv. Dennoch ist es so, dass 20th Century Fox zukünftig beim Kauf von Blu-ray-Discs die entsprechende Filme auch als Download für Android-Geräte zur Verfügung stellen möchte. Okay. Also, ob das jetzt dann bei jedem Film sein wird oder nur bei einzeln ausgewählten, ist momentan noch nicht ganz klar. Aber der erste Film, der verfügbar sein wird, ist X-Men First Class. Im Oktober geht der Dienst in USA, Frankreich, UK und in Deutschland an den Start. Na gut. Gut. Also ich weiß, ich habe Blu-rays, ich kaufe mir auch Blu-rays und ich finde es zum Beispiel richtig gut. Ja, gut. Ich kaufe keine Blu-rays und werde dann auch keine digitale Kopie haben davon. Werde mir die DVD holen und die kann ich dann über Umwege auch angucken. Okay. LG Optimus 3D, hast du noch was geschrieben? Ja, was heißt geschrieben? Es geht Ja, hier um so. ein Video. Ah, gut, okay. Dieses Video geht über eine Stunde. Ja, schon richtig Braucht man gehört. eine 3D-Brille dazu? Das ist halt immer das Blöde. Man kann 3D natürlich auch Ja, 2D nicht schlecht eben, darstellen, das ist klar. eben, eben. Aber man braucht keine Brille, weil das Gerät ist ja relativ klein und du weißt ja so wie beim 3DS, dass man bei einer kleineren Größe auch ohne Brille Ja. das realisieren kann. Ja. Und Nein, LG hat es ja schon länger angekündigt, das Gerät, das Optimus 3D. Und bitte? Na, ich meine jetzt nur wegen der Brille, wegen dem Video anschauen, ja. Weil ich kann mir das schon so richtig vorstellen. Oh, da, Wahnsinn, guck mal, die 3D-Darstellung, ja. Und dann, ja, das ist hier leider kein Ja. 3D, es ist ein Das ist 2D-Objekt. richtig, aber man kann sich grob schon ein Bild machen, wenn derjenige das jetzt bei seiner Kamera hin und her schwenkt, dann lässt sich ein 3D-Effekt zwar erkennen, obwohl es nicht wirklich 3D für einen selbst ist. Ja, Ja. genau. Aber darum geht es nicht. Es ist ein sehr interessantes Video und es macht richtig Spaß und es macht auch vielleicht für den einen oder anderen macht's hungrig, ne? Ja. Ein Dual-Core übrigens nochmal, nebenbei erwähnt, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben mit dem Optimus 3D. Ja. Guckt's euch an. Also da gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Du hast geschrieben, Samsung Galaxy Tab bekommt Gorilla Glass. Ja, hat das nicht schon? Also ich meine, das V10 1 oder das Bis 10.1. 10.1. 10.1, ja. Ja, direkt gelesen habe ich es noch nicht und jetzt habe ich das als spezielle Schlagzeile nochmal mitgekriegt, Also. dass da wohl jetzt Gorilla Glass drin wäre. Also muss ich davon ausgehen, dass es vorher nicht so war. Das würde mich sehr wundern. Ja, Ich meine, das kann aber sein, ja, klar. grundsätzlich ist es auch, ich werde immer wieder gefragt, was ist Gorilla Glass? Deswegen habe ich so ein bisschen recherchiert und habe im Internet auch eine schöne Anleitung oder Beschreibung dazu gefunden. Was ist Gorilla Glass und aus was besteht es, wie funktioniert das Ganze? Und habe das hier mit auch verlinkt. Und da kann man sich zum Beispiel angucken, der Vergleich von normalem Glas, also ab wann es bricht und halt eben bei Gorilla Glass, wie weit das gebogen werden kann. Das ist unglaublich. Das ist Ja. unglaublich, wenn man das sieht. Aber, um es nochmal zu sagen, auch Gorilla Glas kann man kaputt machen. Was mich ehrlich gesagt total verwundert hat. Das Samsung Galaxy Tab 7 Zoll, also das Original, das hat auch Gorilla Glas mit drin. Ja, und da wurde auch mal im Internet ein schönes Video gezeigt, wo einer mit so einer ich glaube, Luftgewehr war das, ja, auf das Gerät geschossen hat. Ja, und das Display also unverletzt war. Ja. Und dann haben die mehrere Geräte getestet. Ja, unter anderem eben auch ein Samsung Galaxy Tab. Und haben das einfach von, ich glaube, 2 Meter Höhe auf Asphalt knallen lassen. Und dann war das Display kaputt. Trotz Gorilla Glas. Also schmeißt das Teil nicht durch die Wohnung und denkt, das geht nicht kaputt, ne? Ja, wer macht das schon bei so einem teuren Gerät? Oh, Also da muss pass man auf. auch schon wirklich einen an der Klatsche haben. Ja. Ich hab schon Es geht Pferde ja vor der Arbeit. darum, wenn aus Versehen das Gerät runterfällt, Ja. dass da halt eben nichts passiert. Ja, ich habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen, wie gesagt. Man weiß halt aber auch nicht, ja, ob das vielleicht irgendwo am Rand schon einen leichten Riss hatte und da könnte so viele Faktoren eine Rolle spielen. Nein, das war eine Hongkong-Kopie, die hatte keinen Gorilla-Glas. Das kann natürlich auch sein. Was auch hier noch ganz klar gezeigt wird, ist die Lesbarkeit im Freien. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt, das wusste ich gar nicht, dass speziell Gorilla-Glas einen besseren Kontrast bei Sonneneinfluss bietet. Echt? Okay. Ja, das muss wird hier nicht. Ganz klar auch in dieser Beschreibung mit erwähnt. Und man sieht auch einen Kontrastunterschied. Okay. Also, wie gesagt, also interessant ist es allemal, es zu lesen. Ist auch ein kleines Video dabei. Mhm. Und ja. Gut. Dann noch ganz kurz, du hast noch geschrieben, Google Plus sprengt die 20-Millionen-Marke. Ja, das habe ich auch schon gelesen die Woche. Ja, genau. 20 Millionen Mitglieder jetzt bei Google Plus. Mhm. Und allerdings ist noch nicht offiziell auch, gestartet. Bitte was? Ist noch nicht, offiziell, nicht offiziell gestartet. Gestartet ja. Eben. Schon 20 Millionen. Ja, wobei ich denke, das wird jetzt relativ schnell gehen mit dem offiziellen Start, weil wenn so viele Leute da drin sind und was tun, und dann werden automatisch immer mehr dazukommen. Und ja, klar. Die müssen irgendwann das Beta wegstreichen. Ja. Wenn, weil, ja, nicht wirklich wegstreichen, aber die müssen es einfach, ja. Die wären auch blöd, wenn sie es nicht machen würden, ja, weil das ist ein Riesenansturm. Unglaublich. Ja, aber es muss noch ein bisschen was gemacht werden, muss man schon sagen. Es muss noch ein bisschen was gemacht werden. Es sind noch nicht alle Funktionen vorhanden, ja, die man braucht eigentlich. Noch eine Geschichte, wo ich jetzt nicht so ganz weiß, was Google damit bezweckt, ist das Aussperren von Unternehmen. Ja, das kannst du sagen, was sie damit bezwecken. Die wollen auf Google Plus ein separater Service bieten für die Unternehmen. Deswegen sind momentan in der momentanen Phase keine Unternehmensnamen erwünscht. Dazu möchte ich auch noch was sagen. Ich habe es jetzt schon zigmal auf Google Plus auch geschrieben, als Kommentar zu verschiedenen Postings, weil die Leute immer wieder behaupten, Google würde keine anonymen beziehungsweise keine Namen dulden, die nicht echt sind. Das kann man so nicht sagen. Das hat auch Google nie so gesagt. Es geht nur darum, ja, dass eben keine Fantasienamen im Sinne von nicht menschlichen Namen dort drin sind. Das heißt also, wer sich zum Beispiel der rosarote Schlafwandler nennt, ja, der wird, dem sein Account wird gesperrt werden bei Google Plus, weil das kein richtiger Name ist. Wenn sich aber ein Herr, Manfred Huber, ja, dort anmeldet unter Ernest, was weiß ich? Hemingway. Nein, genau das nicht, genau das nicht. Wer sich jetzt zum Beispiel anmeldet unter Ernest Smith, ja, der hat nichts zu befürchten, weil es ist nie gesagt worden, dass man den realen Namen nehmen muss. Es ist nur gesagt worden, dass es ein real klingender Name sein muss, ja. Und deswegen werden auch die Firmen übrigens auch rausgeworfen, weil die eben sowas nicht haben wollen. Das ist trotzdem ziemlich rigoros und finde ich auch teilweise nicht gut, weil es eben Leute gibt, die schon mit solchen Fantasienamen ein großes Resümee aufgebaut haben, zum Beispiel eben oder eine große Reputation, zum Beispiel eben Rainy Day Superstar, ja, die kenne ich schon von vielen Netzwerken her, unter anderem auch von Facebook und so weiter und so weiter, und die sind dort so zugange und die haben schon einen gewissen Ruf, einen guten Ruf, und die hat zum Beispiel ihren Account gesperrt bekommen. Deswegen, wegen diesem Namen. Man kann aber, muss ich jetzt gleich wieder einwerfen, wenn man mit Google in Dialog geht, machen die bestimmte Accounts auch wieder auf. Ja, aber eben nicht hier zum Beispiel, haben. Siehe zum Beispiel Android Pit. Ja. Ja, da gut. Wurde auch gesperrt und ist wieder aufgemacht gut. Worden, nachdem, nach einer kurzen, ja. Nach einem kurzen Austausch. Gut, was das natürlich zu bedeuten hat, das weiß ich nicht, weil das finde ich auch nicht korrekt. Das muss ich ganz klar sagen. Was soll das heißen? Es dürfen keine Unternehmen mit wegen dem Unternehmensnamen rein, es dürfen keine Fantasienamen gemacht werden, aber dann darf eben so eine Seite wie Android Pit mit dem Namen Android Pit einen Account haben. Lass mich doch mal ausreden. Moment, nein, du hattest schon ausgeredet, ja? Nee, hatte ich noch nicht. Okay, da muss ich deine Sprechpausen überbrücken. Was Google möchte, ist Unternehmen gerne, aber bitte einen Namen verwenden und das Unternehmen nur im Kontext. Gut. Das ist das, was Google momentan haben möchte. Was hat Android Pit jetzt für einen Namen verwendet dann? Weiß ich nicht. Gut. Ich habe es nicht kontrolliert. Gut, dann ist es ja aber, der Account ist ja dann aber nicht unter Android Pit, oder? Wie gesagt, ich habe es nicht kontrolliert. Ja, weil also es sind schon namhafte Seiten auch gelöscht worden und die sind nicht wieder aktiviert worden, auch nach Rückfrage, weil es wird, das wäre auch unfair. Ich habe zwar schon gehört, dass es auch, ich habe auch schon von anderer Stelle gehört, dass da manche wieder aktiviert werden wollen. Das wäre allerdings schlimmer, als wenn die alle löschen würden, weil dann würden einige bevorteilt werden. Das kann nicht sein. Ja. Also entweder alle Unternehmen raus. Löschen mit dem Namen so lange, bis dieser spezielle Unternehmensbereich steht. Oder eben keines löschen. Ja. Also, Ryan IT Lab beispielsweise ist auch gelöscht worden. Und der hat, müsse auch einen Realnamen dann angeben, also ein real klingender Name. Ja. Hat natürlich seinen realen Namen nicht genommen, weil will ja nicht unter seinem realen Namen, sondern eigentlich unter dem Firmennamen gehen. Ja. Und da hat er eben einen anderen genommen. Was war sogar ganz lustig. Und ja, und dann wurde der Account halt eben wieder geöffnet. Wobei ich das grundsätzlich selbst nicht schlecht finde, weil dann weiß ich auch eventuell, ob ich den einen oder anderen blocke. Wie meinst du das? Ja, also, ja, es gibt ja Firmen, die mir einfach nicht so behagen und dann kann ich die selbst aus freien Stücken einfach blocken. Wenn dann jetzt jemand mit irgendeinem Namen kommt, wo ich nicht weiß, dass der als Firma wiederum hinten dran steht. Ach so, meinst du es? Ja. Dann habe ich ja den Nachteil, dass ich den vielleicht erst viel später erkenne, weil ich habe schon einige, die mich hier mit Werbung vollgeballert haben, die habe ich schon geblockt. Ja, und da war auch mit, was weiß ich, pillepallepulle.de oder irgendwas. Ja gut, ich meine, klar. Da ist natürlich das kontraproduktiv, was jetzt Google macht, weil wenn die als Firmennamen agieren, dann könnte man gleich sehen, naja gut, das ist eine Firma, mag ich jetzt eigentlich nicht in meinem Stream haben. Jetzt tauchen die dann mit normalen Namen auf und sind aber trotzdem eine Firma. Ja, und das ist dann noch schlimmer. Ja. Ich finde es halt immer auch witzig, wenn Firmen dann Berichte reinschmeißen, ja, von irgendwelchen Produkten, die sie selbst verkaufen und ja, Wunder, wie toll und hin und her und tralala. Und dann kann man es ja gar nicht mehr erkennen, dass es, sag ich mal, nicht selbst von der Firma kam. Ja. So weiß ich, okay, es ist reine Werbung, das ist jetzt nicht wirklich eine Erfahrung. Also ich meine, da müssen sie schon beeilen, dass hier dieser Unternehmensbereich dann auch tatsächlich eingeführt wird, weil natürlich ist, sind auch diese Firmen und auch deren Produkte etc. ganz wichtig für ein Social Network, weil auch wenn sich einige Leute dran stören, es gibt viele Leute, die das auch als sehr nützlich empfinden. Ja? Ich folge zum Beispiel Amazon auf Twitter, ja? Und habe auch einige Firmen Facebook auf meiner Liste in meinem Stream. Ja? Und das möchte ich auch gerne auf Google Plus so haben, weil halt eben doch manchmal nützliche Sachen da sind bei Bereichen, die mich interessieren. Ja, gut, dann war es das auch mit den Themen. Wir haben noch eine App der Woche. Und zwar, diesmal habe nur ich eine. Und zwar ist es GoChat für Facebook. Wir haben gerade eben noch Facebook angesprochen. Ja, Facebook. Ja, tatsächlich keine Google Plus App, sondern GoChat. Was ist GoChat? Zunächst mal, die offizielle Facebook-App ist so ziemlich das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Ja. Es ist so grauslich auf Android, das kann man also kaum benutzen. Die Notifications sind furchtbar, die Benachrichtigungen. Funktionieren nicht richtig, die Software ist träge, unzuverlässig und naja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ja. Also die Erreichbarkeit ist da nicht gegeben bei dieser Facebook-App, bei der offiziellen. Und das ist nämlich das Schlimmste. GoChat, die ermöglichen tatsächlich, dass es besser geht. GoChat ist ein Chat-Client für den Facebook-Chat und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Man kann VIP-Listen anlegen, wo dann spezielle Leute reinkommen, die dann eben zum Beispiel auch einen anderen Benachrichtigungston geben, wenn die eine Nachricht schreiben. Man kann Alarm bekommen, wenn jemand online geht überhaupt. Und das ist auch schon mal schön. Das heißt, man weiß sofort, wenn jemand online geht, ah ja, jetzt kann ich da was schreiben. Ja? Und das Ganze sieht auch schön aus, optisch gut gemacht. Es gibt eine kostenlose Version, bei der Werbung eingeblendet wird, also nicht im Chat, sondern eben oben über der App sozusagen oder je nachdem auch mal unten. Und das gibt dann natürlich auch eine werbefreie App, die dann was kostet. Funktioniert wunderbar. Es ist übrigens eine der wenigen Anwendungen, die überhaupt funktioniert haben. Ich habe also etliche probiert, auch verschiedene Multi-Messenger, ja, und die haben nicht funktioniert. Ja, also die haben nicht, die haben nicht funktioniert. Die haben nach einiger Zeit wieder die Verbindung verloren und haben auch sonst eben dann Schwierigkeiten gemacht, haben sich zum Beispiel ausgeloggt und sind auch da dann nicht mehr automatisch verbunden worden mit dem Facebook-Chat, so dass man dann gesehen hat, ja, man wäre offline, man hat aber die Applikation gestartet. Und das ist natürlich das Schlimmste, was es gibt, wenn man sich auf eine Applikation verlässt, gerade im Chat, und ist dann trotzdem nicht erreichbar, obwohl man diese gestartet hat. Das geht nicht. Und das ist eben bei GoChat ziemlich selten. Also GoChat funktioniert richtig gut. Und deswegen ist das die App der Woche, kann ich empfehlen für alle Leute, die Facebook-Chats überhaupt machen. Eine Schlussfrage habe ich noch an Ja. dich. Und zwar zu deinem heutigen Outfit. Ich sehe hier Harry Potter, Genau. Mütze auf. Hast du den letzten Film jetzt schon gesehen? Ja, klar, habe ich schon. Ja. Wir haben auch das Vergnügen gehabt und ich fand ihn recht gut auch. Und wie fandest du das Ende? Also, das Ende war ja nicht überraschend für mich. Aber ich muss sagen, ich habe auch hier wieder ziemlich viel Kritik an dem Film. Ein echter Harry Potter ist das nicht. Ja, der Flair ist weg, meiner Meinung nach. Es kamen viele Szenen drin vor, was ich, wo sich die Regisseure diese Szenen aus der Hand gesaugt, aus dem Hut gezaubert haben, ich weiß es nicht. In der Buchvorlage waren die jedenfalls nicht drin. Andere Szenen sind anders gemacht worden, sehr zu meinem Erschrecken. Ja. Es ist ein sehr guter Actionfilm, ja, aber kein Harry Potter-Film. So, das finde ich jetzt, jedenfalls, der Flair ist weg. Bis auf die letzten Minuten des Films, nämlich wo dann quasi alles entschieden war und man sieht den Harry wieder am Bahnhof, also den älter gewordenen Harry am Bahnhof mit den ebenfalls älter gewordenen Bekannten, als sie dann ihre eigenen Kinder in den Zug nach Hogwarts schicken. Da war dann das Harry Potter Feeling wieder da, ja, aber das war komplett vermisst im Rest des Films. Und ja gut, ich meine, du gehst natürlich auch mit der Erfahrung, mit dem Buch ins Rennen. Ich nicht. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich kenne nur die Verfilmung und ja, ich fand es eigentlich von Anfang bis Ende recht gut. Der letzte Film, naja, nicht ganz so. Die eine oder andere Szene war ein bisschen gezogen. Aber im Gros hat mir eigentlich alles gefallen. Ja gut, alles klar. Also unsere Harry Potter Filmkritik ist damit auch abgeschlossen. Naja, muss immer sein, ne? Gut, dann war's das für heute und dann tun wir uns mal verabschieden, ne? Ihr könnt uns erreichen, wenn ihr Fragen, Kommentare, Anregungen oder so habt, unter Twitter @AndroidCast oder Facebook @UncastPage, E-Mail uncast@thenetcast.com und die ganzen Links könnt ihr sehen unter uncast.thenetcasts.com, immer die Mehrzahl beachten, ja, ja, Netcasts. Und da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen zu den jeweiligen Folgen und da freuen wir uns immer drüber, sehr sogar. Und wir lesen die auch tatsächlich. da könnt ihr sicher sein, ja. Und damit darf ich mich von euch verabschieden. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Und nächste Woche, der Mo kann ich jetzt nicht verabschieden, weil nämlich die Verbindung mal wieder abgebrochen ist, aber okay. Es ist ja eigentlich alles gesagt, deswegen tue ich mich auch schon mal im Namen von Mo verabschieden. Bis denn, tschüss!